Daher ist es als Ausgangspunkt aller Werteüberlegungen entscheidend, dass wir uns des Wertes des Individuums, der Zelle des Humanismus, der Anerkennung des Menschen und seiner Würde als einzelnes Geschöpf Gottes bewusst sind. Wenn das Individuum nur sich selbst gehört und keinem anderen, keinem staatlichen Leviathan, keinem Diktator, keiner anonymen Masse, dann fließt aus dieser Erkenntnis die gesamte Ordnung der Freiheit in logischen Schritten wie von selbst. Eigentum. Ich möchte diese kurze Betrachtung über das Eigentum mit einer kühn erscheinenden Hypothese einleiten. Das Eigentum an Dingen ist die logische Folge des Eigentums des Individuums an sich selbst. Gibt es keine private Eigentumsordnung, so wird das Individuum daran gehindert, die aus seiner Menschenwürde abgeleiteten Rechte praktisch auszuüben. Diese Rechte werden dann auf ein theoretisches Konstrukt reduziert, welches im realen Leben keine Wirkung mehr entfalten kann. Der Versuch, das private Eigentum abzuschaffen, ist daher nichts anderes als der Versuch, auch die Menschenwürde abzuschaffen und eine Ordnung zu installieren, die diese durch Herrschaft und Kontrolle mit Füßen tritt. In einer Welt, in der denkende, fühlende und handelnde Wesen dem Prozess der Evolution unterworfen, ihr Überleben sichern wollen, gibt es Eigentum an Dingen. Das ist sogar im Tierreich so. Löwen, Tiger und Raubvögel haben ein Revier, innerhalb dessen sie jagen. Übertreten sie seine Grenzen, kommt es zu oft blutigen Konflikten mit dem Inhaber des benachbarten Reviers. Der Grund hierfür ist die Knappheit. Die Knappheit an Ressourcen zur Sicherung des eigenen Überlebens kann immer nur temporär aufgehoben werden. Kommt es in einem beliebigen Ökosystem zu einem Überfluss an Ressourcen, zum Beispiel Nahrung, so wird die es nutzende Population so lange beschleunigt wachsen, bis sich die Knappheit wieder einstellt. Der einzige Weg zur Überwindung aller Wachstumsgrenzen ist die menschliche Fähigkeit zur Innovation. Sie überwindet jedoch nicht das Prinzip der Knappheit. Das Eigentum an einer Sache, das zeigt bereits das oben genannte Beispiel eines Jagdreviers in einem Ökosystem, ist die von der Evolution identifizierte, effizienteste Methode, mit der Knappheit umzugehen. Man kann sie abschaffen, aber am Ende kommt das Eigentum immer wieder zurück, wird neu entdeckt und neu definiert. Der Grund ist einfach. Das Eigentum ist schwer zu erwerben. Wer es einmal erworben hat, wird eingedenk des Aufwandes, es zu bekommen und der Bedeutung für sein Überleben, achtsam damit umgehen. Achtsamkeit ist hier synonym mit ressourcenschonend zu begreifen. Schafft eine menschliche Gesellschaft das Eigentum ab oder schränkt sie die mit dem Eigentum verbundenen Rechte an einer Sache ein? So verschwinden die Dinge, an denen zuvor noch Eigentumsrechte bestanden, nicht einfach. Allerdings schrumpft ihre Menge schnell und beachtlich, was der Grund für die allgemeine Not in kommunistischen Gesellschaften ist. Was bleibt, ist die Notwendigkeit für den Einzelnen, diese Dinge zu nutzen oder am Beispiel von Nahrung zu konsumieren. Hat er kein Eigentum mehr daran, so muss daher ein anderer Zuteilungs- oder Zubilligungsmechanismus geschaffen werden, um sein Überleben zu sichern.